Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Kriminalstatistik 2015 veröffentlicht, Hiemsen sucht Wohnraum und Liebenau verliert deutlich in Burgdorf. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Morgen findet die nächste Ausschusssitzung für Jugend, Soziales und Sport der Stadt Nienburg statt. Beginn ist um 17 Uhr im historischen Rathaus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Vertrag mit dem Landkreis Nienburg zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Der vorhandene Wohnraum für Flüchtlinge in der Samtgemeinde Hiemsen wird immer weniger. Ende März befinden sich Planungen zufolge etwa 110 Asylsuchende in Hiemsen. Bislang konnten alle Flüchtlinge dezentral untergebracht werden. Samtgemeindebürgermeister Friedrich Wilhelm Koop schätzt die Lage ein. Meine Einschätzung ist so, wir haben zurzeit einige wenige Wohnungen noch zur Verfügung und ich habe im Moment danach keine Möglichkeit mehr, weitere Menschen unterzubringen. Wenn kein privater Wohnraum mehr zur Verfügung steht, hat das zur Folge, dass wir über öffentliche Gebäude, bei uns sind das Turnhallen und die sogenannte Mehrzweckhalle in Haspeng, dass wir darüber nachdenken müssen, ob wir da Gemeinschaftseinrichtungen errichten müssen. Das wollen wir natürlich vermeiden und ich hoffe, dass es uns gelingt. Der Landkreis Nienburg gehört zu den sichersten Regionen in ganz Niedersachsen. Das ergeben die Zahlen der Kriminalstatistik 2015, welche nun von der Polizei veröffentlicht wurde. Die Zahl der Straftaten hat sich seit 2012 stets verringert. 2015 waren es 6.345 registrierte Fälle. Insgesamt 32 Straftaten wurden durch Flüchtlinge begangen. Jede Straftat ist eine Straftat zu viel, die Entwicklung ist trotzdem gut, erklärt Frank Krankenbohm, Leiter der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue Liebenau verlor am Samstagabend in Burgdorf mit 24:36. Die erwartete Niederlage beim aktuellen Tabellenführer fiel aus Liebenauer Sicht leider viel zu deutlich aus. Die Truppe um Trainer Carsten Thomas will die höchste Saisonpleite jedoch schnell vergessen machen. Abstiegsbedroht ist der SV ohnehin nicht, Grün-Weiß steht gesichert auf Rang 6. Kommenden Samstag geht es zu Hause gegen den Rang 3. Ruhmetal ran. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.